بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من الجاءات المبهودة Die Sahaba, radiallahu anhum, suchten ständig nach guten Taten und strebten danach. Sie suchten nach Möglichkeiten, nach guten Taten, die sie ins Paradies bringt und vom Höllenfeuer entfernt. Und die meisten von ihnen, oder meistens fragten sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam danach. Und so auch Mu'adh ibn Jabal, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, O Gesandte Allahs, unterrichte mich über eine Tat, die mich ins Paradies bringt und mich vom Höllenfeuer entfernt. Unterrichte mich, also zeige mir, lehre mich eine Tat, die mich ins Paradies bringt und vom Höllenfeuer entfernt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast nach etwas Gewaltigem gefragt. Gibt es etwas Gewaltigeres? Ist denn eine Angelegenheit wichtiger als diese? Gibt es etwas Wichtigeres als die Frage, was bringt dich ins Feuer? Was bringt dich ins Paradies? Und womit kannst du dich retten vom Feuer? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast nach etwas Gewaltigem gefragt und dennoch ist es leicht für den, dem es Allah leicht macht. Trotz ihrer Gewaltigkeit und Wichtigkeit ist es für jenen leicht, dem es Allah subhanahu wa ta'ala leicht macht. Denn unsere Religion ist leicht. Kein Bedrängen, kein Erschwernis. Eine Religion, die nach Möglichkeiten des Einzelnen geht, ohne zu erschweren und ohne nachlässig zu sein. Ein leichter Weg für jene, denen es Allah subhanahu wa ta'ala leicht gemacht hat. So wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah sagt, und sie ist gewaltig schwer. Damit ist das Gebet gemeint. Und sie ist gewaltig schwer, außer für den Gottesfürchtigen. Und das Gebet für den Gottesfürchtigen ist ein Augenschmauch und leicht zu verrichten. Und so auch die restlichen guten Taten. Das ist für die Leute des Glaubens und der guten Taten. Und es ist schwer für jene, die keinen Iman haben. So lasst uns schauen, welche guten Taten der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm aufzählt. Er sagt, diene Allah und geselle ihm nichts bei. Diene Allah und geselle ihm nichts bei. Und das ist die Grundlage für alles. Das ist das Wichtigste überhaupt. Bete Allah subhanahu wa ta'ala alleine an und geselle ihm nichts bei. Das ist der wahre Monotheismus. Das ist Tauhid. Und er sagte nicht alleine, diene Allah alleine. Er sagte das nicht. Er sagte nicht, diene Allah, sondern er nahm mit, geselle ihm nichts bei. Also er sagte, diene Allah und geselle ihm nichts bei. Denn diese zwei Sachen sind sehr, sehr wichtig. Und so wird auch der Tauhid beschrieben. Denn eine Anbetung ist nur dann gültig, wenn sie mit Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala begangen wird. Und wenn Schirk mit einfließt, dann bringt das einem nichts. Und die Tat ist nicht angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. So fährt der Prophet sallallahu alaihi wasallam fort und sagte, diene Allah und geselle ihm nichts bei und verrichte das Gebet. Verrichte das Gebet. Das ist die zweite Säule und gemeint sind damit die fünf täglichen Pflichtgebete. Er sagte nicht bete, sondern er sagte verrichte das Gebet. Denn die Verrichtung und die Verinnerlichung des Gebets sind das A und O, sind das Wichtige und nicht die Tätigkeit an sich, nicht der Sport, den du da treibst, sondern die Verrichtung des Gebets ist wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, diene Allah und geselle ihm nichts bei. Verrichte das Gebet und entrichte die Pflichtsteuer. Das ist die dritte Säule im Islam. Und hiermit ist die Pflichtsteuer gemeint, die die Reichen an die Armen zahlen, die Allah subhanahu wa ta'ala für sie als Pflicht abgegeben hat. Einmal im Jahr, die gezahlt werden muss. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, diene Allah und geselle ihm nichts bei. Verrichte das Gebet, entrichte die Pflichtsteuer und faste Ramadan. Das ist die vierte Säule. Die vierte Säule, dass du einmal im Jahr einen Monat fastest, der Pflicht für dich ist. Der Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht wurde für dich. Das ist der Monat Ramadan. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, diene Allah und geselle ihm nichts bei. Verrichte das Gebet, entrichte die Pflichtsteuer, faste Ramadan und pilgere zum Haus. Das ist die fünfte und letzte Säule des Islam. Das ist, wenn du einmal in deinem Leben, wenn du die Kraft hast, die Gesundheit, das Vermögen dazu hast, du bist verpflichtet dazu, zu der Kaaba, zu pilgern, die Wallfahrt zu vollziehen. Und diese fünf Säulen, das ist der Weg ins Paradies. Das ist die Rettung vom Feuer. Das ist die Grundlage, subhanallah. Das ist die Grundlage. Wenn du diese fünf hast, diese fünf machst, subhanallah, das ist leicht für dich ins Paradies zu gehen. hein, und eine Rettung vom Höllenfeuer. Doch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam begnügte sich nicht mit dem. Er fügte noch hinzu, dann sagte er, soll ich dir nicht die Pforten, die Türen des Guten zeigen, wo du gute Sachen machen kannst? Zusätzlich zu den 5 Säulen des Islam, denn unsere Religion besteht nicht nur aus den 5 Säulen des Islam. Sie ist nicht nur darauf begrenzt. Es gibt viele gute Taten, die man auch noch zusätzlich tun kann. So sagte er sallallahu alaihi wa sallam, das Fasten ist ein Schutz. Als ob er zu dir sagt, faste, es ist ein Schutz. Ein Schutz zwischen dem Diener und das Feuer. Sei es Pflichtfasten oder sei es freiwillig Fasten. Faste, denn das Fasten ist ein Schutz. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und das Almosen löscht die Missetat oder löscht die schlechten Taten, wie das Wasser das Feuer löscht. Wenn du deine schlechten Taten auslöschen willst, einfach so, wie wenn du Feuer auslöscht mit Wasser, dann spende, subhanallah, sei es die Zakat, die Pflichtsteuer oder freiwillige Sadaqa, freiwillige Spende, die du gibst. Die Spende, sie löscht deine schlechten Taten, subhanallah, ganz einfach. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß du spendest, sondern wie groß die Aufrichtigkeit in deinem Herzen ist. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und das Gebet eines Menschen oder wörtlich eines Mannes mitten in der Nacht. Das Gebet eines Menschen mitten in der Nacht. Und damit ist Qiyamul Layl gemeint. Das Stehen in der Nacht, das Beten in der Nacht. Wenn alle anderen am Schlafen sind, das Beten in der Nacht. Denn das Gebet kannst du einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala tun, mit Aufrichtigkeit. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist das Gebet in der Nacht. Das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist das Gebet in der Nacht. Dann rezitierte er sallallahu alaihi wasallam, sie meiden ihre Seiten, die Bettstellen, bis er die Stelle erreichte, getan haben. Und das ist ein Auszug aus Surat al-Sajda, was ziemlich in der Mitte kommt. Das bedeutet, dieser Teil bedeutet, dass sie nachts aufstehen und ihre geliebten und weichen Betten für das Gebet in der Nacht verlassen, damit sie ihre Liebe und Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte darauf, soll ich dir nicht über den Anfang der Sache berichten, über ihre Säule und über ihren höchsten Gipfel? Er, Mu'adh, sagte, ich antwortete, gewiss, o Gesandter Allahs. Also womit fangen all die guten Taten an? Was ist das Wichtigste in ihr, also ihre Säule? Und was ist das Gipfel? Was ist der Gipfel, beziehungsweise das Schwerste? Ja, und natürlich wollte das Mu'adh radiallahu anhu wissen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Anfang der Sache ist der Islam. Der Anfang der Sache ist der Islam. Und Islam bedeutet die Hingabe zu Allah durch den wahren Monotheismus, die Unterwerfung durch Gehorsam und das Freisprechen von der Beigesellung und den Leuten der Beigesellung. Hat Beigesellung Schirk gemeint. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und ihre Säule ist das Gebet. Ihre Säule ist das Gebet. Die Säule im Islam, die Säule, die deinen Islam hält, ist das Gebet. Die Säule, die deinen Islam hält, ist das Gebet. So wie eine Decke eine Säule hält, so ist es auch mit dem Islam. Dein Islam wird mit dem Gebet gehalten. Und wenn das nicht da ist, dann Allahu musta'an. Er sagte, der Anfang der Sache ist der Islam, ihre Säule ist das Gebet und ihr höchster Gipfel ist der Dschihad. Und damit ist die Anstrengung auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Egal welche Art sie ist, sei es, dass du beim Lernen oder Lehren ist, sei es, dass du deinen Zorn besiegst oder den Feind Allahs auf dem Schlachtfeld begegnest. Und nicht auf der Straße, auf dem Schlachtfeld. Dass du dem Feind Allahs auf dem Schlachtfeld begegnest. Das ist der Gipfel von der Angelegenheit, die wir haben, subhanallah. Und das ist wahrlich das Schwerste. Sei es den Dschihad, den du vollziehst mit dir selber, mit dem Lernen, mit deiner Umgebung oder den Dschihad auf dem Kampf für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du willst, dass Allahs Wort das Höchste ist. Das ist das Wichtigste in der Angelegenheit, Dschihad nebenbei. Ja? Dschihad bedeutet, dass du willst, dass das, was du tust, dass das dazu führt, dass Allahs Wort das Höchste ist und nichts anderes. Nichts anderes, subhanallah. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, es reicht doch noch nicht aus, er muss noch vervollständigen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir mitteilen, was die Grundlage zu dem allem ist? Also, Grundlage ist vielleicht ein bisschen schlecht übersetzt. Er sagte also, das, was alles versammelt, oder dass alles umsonst wäre und was gleichzeitig aber die beste freiwillige Tat ist, die man tun kann. Er sagte, natürlich, gewiss, o Gesandte Allahs. Da ergriff der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Zunge und sage, halte dich damit zurück. Pass auf damit, halte dich damit zurück. Das bedeutet, pass auf deine Zunge auf. Pass auf, wenn du all diese guten Taten getan hast, was wir gerade erwähnt haben, dass du sie nicht gleich wieder verlierst. Dass du sie nicht gleich wieder verlierst. Die gewaltigste Tat, subhanallah, das gewaltigste, was die Taten treffen kann, das Schlimmste, was die Taten treffen kann, die du getan hast, ist deine Zunge. Ist deine Zunge, subhanallah, durch schändliches Gerede, durch üble Nachrede, durch Verleumdung, durch falsche Zeugenaussage und ähnlichem, subhanallah. Diese Sachen vernichten deine guten Taten. Ja, deine guten Taten, mit denen du kommst am jüngsten Tag, sie werden vernichtet durch deine Zunge. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und hielt seine Zunge fest und er sagte, halte dich damit zurück, halte es auf sozusagen, pass darauf auf und wenn du willst, dass deine guten Taten nicht einfach so verschwinden, so halte deine Zunge im Zaun und sprich nichts Schlechtes. Da sagte Mu'adh radiallahu anhu, o Gesandte Allahs, werden wir getadelt? Oder werden wir zur Rechenschaft gezogen wegen dessen, was wir sprechen? Mu'adh wunderte sich, denn das Wort für die Menschen ist leicht auf der Zunge. Man kann leicht und schnell reden. Da wollte er wissen, hat dieses leichte Gerede Auswirkungen auf meine Taten? Werde ich dazu zur Rechenschaft gezogen werden? Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, möge deine Mutter dich verlieren. Und das ist eine Aussage im Arabischen. Und eigentlich ist es ein Bittgebet zur Vernichtung. Doch es ist eine Redewendung im Arabischen geworden. Das zeigt, wie heftig eine Sache ist. Wie heftig der Inhalt ist, subhanallah. Als ob er sagen würde, es ist so schlimm, es ist genauso schlimm, wie wenn deine Mutter dich verlieren würde, subhanallah. Er sagte, möge deine Mutter dich verlieren. Was stürzt denn die Menschen auf ihren Gesichtern nieder in das Feuer? Oder er sagte, auf ihren Nasen nieder in das Feuer? Außer die Ernte ihrer Zungen. Darin sieht man, meine geehrten Geschwister, die Gefahr der Zunge und der Worte. Vielleicht spricht ein Muslim ein Wort des Schirk und Kufr und verlässt somit die Religion. Oder er beschimpft die Religion und den Gesandten Allahs und er verlässt somit die Religion. Oder er betreibt üble Nachrede und Verleumdung und beides sind große Sünden im Islam. Die Zunge, meine geehrten Geschwister, die Zunge ist sehr, sehr gefährlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns sehr oft davor gewarnt. Und es ist die Pflicht eines jeden Muslims, auf seine Zunge zu achten und nichts als die Wahrheit zu sprechen und nichts als Gutes zu sprechen. Subhanallah, dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith. Und das war eine sehr stark verkürzte Erklärung von diesem Hadith. Und ich hoffe, wir haben die Wichtigkeit darin erkannt. Subhanallah, dieser Hadith, das zeigt uns so viele Sachen, so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, gute Taten zu tun. Und gleichzeitig ist er eine Warnung für uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen. Allahumma gfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.